Jetzt setzt sich von hier vor dem Reichstagsgebäude der Trauerzug in Bewegung. Und während er durch das Brandenburger Tor die Linden entlang in die Wilhelmstraße zieht, zum Haus des Auswärtigen Amtes, unterbrechen wir unsere Übertragung und Sie hören dann von da aus vor dem Haus des Auswärtigen Amtes die Fortsetzung der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Reichsaußenminister. Aus der Ferne hören Sie jetzt schon die Trauermusik, die dem Sarg voranschreitet. Die Spitze des Zuges ist nämlich eben von den Linden in die Wilhelmstraße eingebogen und die ersten voranreitenden Polizisten nähern sich bereits dem Palais des Reichspräsidenten. Wir wenden unser Mikrofon und Sie hören vielleicht den Trauerchoral schon näher kommen. Eine Trauerfahne hängt über das Fensterbrett die Häuserfassade nieder. Der Haupteingang des Hauses, in dem das Auswärtige Amt seinen Sitz hat, ist flankiert von vier schwarz verhüllten, abgestumpften Obelisken. Mit schwarzem Flor umhangen sind auch die Laternen links und rechts von den Portalen. Aus den umflorten, gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht kraftlos, tot ins Tageshelle. Die Spitze des Zuges ist jetzt schon vor dem Palais des Reichspräsidenten. In dem uns gegenüberliegenden geöffneten Fenster zum Arbeitszimmer, dem Trauerflor umkleideten Fenster, steht auf dem Fensterbrett innen im Zimmer eine Vase mit weißen Lilien. Nicht das besonders reich geschmückte Hauptportal, sondern das links von uns, dicht an unserem Standort liegende zweite Portal des Gebäudes, ist zumeist vom verstorbenen Reichsaußenminister benutzt worden, eben weil es dem Arbeitszimmer am nächsten lag. Eine schwere, große Tür verschließt den Hausgang, durch den der Reichsaußenminister übergegangen ist, die Treppe hinauf zu seinem Arbeitszimmer. Nur ein Viertel des Riesenportals klappt vor dem Eintretenden auf, der in den Hausflur gehen will. Diese Tür, aufgerissen jetzt und offenstehend, dahinter die Leere des Hausflurs, es gibt ein Bild, irgendein Gefühl von Abschied, Weggehen, Tod. Die Spitze des Trauerzuges hat das Haus des Reichspräsidenten längst passiert und nähert sich bereits dem Gebäude des Auswärtigen Amtes. Jetzt ist der Sarg schon vor dem Haus des Reichspräsidenten. Herbstliches Laub streckt sich über das eiserne Gartenstaket vor dem Palais des Reichspräsidenten, dem Sarg zu. Hier wird der Wagen mit dem Sarg Halt machen. zu einem kurzen, stillen Aufenthalt, zu einem letzten Abschied nehmen von der Arbeitsstätte des Verstorbenen. Die Spitze des Zuges, die langsam reitende Schutzpolizei ist jetzt schon vor dem Balkon angelangt, auf dem unser Mikrofon steht. Sie hören jetzt sicher lauten Trauerchor. Gustav Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg wird der Sarg bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. Hinter dem Sarg sieht man den Reichspräsidenten, der zu Fuß dem Sarg folgt, der langsam jetzt an das Fenster des Arbeitszimmers fährt. Halt zu stillem Aufenthalt, zu stiller Einkehr vor dem Arbeitszimmer des großen Staatsmannes. Die Minuten stillen Aufenthalts auf der Straße vor dem Arbeitszimmer sind um. Der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung zum Friedhof hin. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen. Stresemanns ist der Sarg schon angelangt. Die Spitze des Zuges und die aufgehende Kapelle